1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Abend wieder eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über welches Thema, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Katrin und Katrin ist 39. Hallo Katrin. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen Katrin. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's erstmal schön, dass ich dich wieder höre und sehe. Vielen Dank. Freue ich mich. Gucke sehr oft deine Sendung. Bin ganz stolz drauf und ganz großen Lob auf deine ganzen Leute, die du hast. Dankeschön. Das haben die alle mitgehört jetzt gerade. Ja. jetzt zu dir. Genau. Ich bin 39 und habe vor 4 Wochen erfahren, dass ich Brustkrebs habe. Und ja, ich wusste eigentlich schon länger, schon seit einem halben Jahr ungefähr. Hast du es geahnt irgendwie? Ich habe es gesehen. Du hast es gesehen? Ja. Was hast du genau gesehen? Ja, schwer zu erklären. Also ich hatte immer Schmerzen. So, und dann In der Brust? Ja, sehr oft. Auch wenn ich so meine Regeln hatte, war ganz besonders schlimm. Und der wird sozusagen ist nach außen gekommen. Also habe ich jetzt nicht verstanden. Es ist nach außen gekommen? Ja, ja. Also ich hatte außen dann so wie Beulen. Also ich kann es so schlecht erklären. Ach so, also mehrere Beulen an einer Brust? An beiden. An beiden denn, sogar. Ja, manchmal. Also so kleine Knüppelchen oder? Ja, und die aufgegangen sind, ja. Ach, die sind sogar aufgegangen. Hm. Und was kam da raus? Blut? Ich hab's immer, Blut direkt nicht mehr, so Alter mit Blut, ja. So. Und ich hab's dann immer. Und wie lange hast du das dann verzögert, bis du zum Arzt gegangen bist? Ja, bis vor 4 Wochen. Naja, wie lange hast du das verzögert? Wie lange wusstest du das? Gewusst habe ich das gar nicht, aber ich habe immer. Naja, beobachte, von der ersten Beobachtung bis zum Arztgang, wie viel Zeit ist da? Ein halbes Jahr. Warum so lange gewartet? Das frage ich mich heute auch. Mein Arzt hat auch sehr mit mir böse geschimpft, bin ich ehrlich. Und ich hatte Angst. Als Angst. Große Angst. Also ja. Die Ahnung war schon da, es könnte was Schlimmes sein und man hat Angst dann vor der Diagnose. Genau. Jetzt warst du für 4 Wochen da und man hat Brustkrebs diagnostiziert. Ja. In beiden Brüsten. Beiden, ja, weil ich das ja immer in beiden habe. Wie geht es oder wie geht es jetzt weiter? Was macht man? Was hat man schon gemacht? Also ich habe erstmal wurde mir Blut alles, was immer so alles abgenommen wurde. Die direkte Diagnose habe ich bis jetzt noch nicht. Weiß aber schon vom Arzt her. Moment, du warst vor 4 Wochen beim Arzt und hast noch keine richtige Diagnose? Nein, noch nicht richtig, weil das ungewöhnlich angeblich sein soll, dass es nach außen kommt. Also weil bei mir ist es ja, geht's nach außen. Ich verstehe, aber man hat dich doch hoffentlich jetzt in den 4 Wochen so medizinisch auf den Kopf gestellt, alle möglichen Untersuchungen gemacht, Blut, genau. Computertomographie und was es alles so gibt. Das haben sie nicht gemacht. Haben sie auch nicht gemacht? Nein. Warum nicht? Nein. Das frage ich mich heute auch, aber ich möchte gerne auch hier mal mit jemandem darüber reden, weil ich mit meiner Familie auch groß nicht drüber reden kann und keiner davon weiß. Dann sag mir doch mal netterweise, Katrin, wie deine Familie aussieht. Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Ich bin verheiratet, habe einen Sohn. Wie alt ist der Sohn? Der ist jetzt 18, wird nächstes Jahr, also im April wird er 19. Ah ja, erwachsener junger Mann. Aber dein, das ist dann euer einziges Kind? Ja. Und lebst du mit dem Vater deines Sohnes zusammen? Ja. Ja. Aber da gibt es große Probleme. Inwiefern gibt es da Probleme? Was sind das für Probleme? Also Probleme gibt es daher, weil mein Mann starker Alkoholiker ist. Ich kann mit ihm Nicht reden. Weiß er denn schon von... Nein. Ach, er weiß gar nichts. Nein. Weiß dein Sohn davon? Ich habe es bei Emma gesagt, hat Mutti, dir geht's nicht gut, du siehst schlecht aus, geh doch mal zum Arzt und so. Er sieht ja die Sachen direkt nicht. Ne? Also er weiß nicht den Verdacht, dass du eventuell oder wahrscheinlich Brustkrebs hast. Ich habe nur gesagt, dass mir es sehr schlecht geht, dass meine Brust immer so öfters so und aber ich habe nicht nie direkt gesagt, nein. Mhm. Wer weiß das denn überhaupt in deinem Umfeld? Keiner. Keiner? Nein. Du hast jetzt seit 4 Wochen mit niemandem drüber gesprochen? Nein, nein. Wie oft gehst du denn jetzt in ein Krankenhaus oder zum Arzt zu Untersuchungen? Alle 14 Tage sollte ich hinkommen. Und da habe ich aber gesagt, alle 14 Tage, es war ein bisschen zu lang. Und da wurde mir gesagt, also sie hätten ja auch eher kommen können. Und schon eher was tun können. Ja, aber was ist denn das für eine unverschämte Antwort? Ja, Sie hätten eher kommen können. Dafür bleiben Sie jetzt mal weg und wir verzögern das Ganze noch mehr. Eigentlich, ja. Ich bin medizinischer Laie, aber wie du das jetzt beschrieben hast, gehörst du eigentlich in eine Klinik und du musst täglich rund um die Uhr behandelt und beobachtet werden. Ja, aber wenn mir gesagt wurde, ich habe zu lange gewartet. Ja, ich sehe es ja auch ein. Ja, ich aber das ist doch, das stimmt auch. Die Kritik muss man dir auch wirklich klar ins Gesicht sagen. Aber das ist doch keine Begründung dafür, dich jetzt zappeln zu lassen und die Krankheit nicht rechtzeitig zu behandeln. Was ist das für ein Zustand? Was ist das für ein Arzt oder für eine Klinik? Ja, ein Skandal ist das. Ja, und darum, nur weiß ich auch nicht. Ich meine, ich habe versucht, mit meinem Sohn auch zu sprechen, aber... ja, das geht immer nicht einfach so. Also ich meine, wir verstehen uns sehr gut. Du bist ein sehr junger Mann, ist vielleicht auch ein bisschen überfordert mit der Situation, oder? Kann das sein? Eigentlich nicht. Nee, dann sag ihm doch ganz klar. Dann sag ihm doch. Gute Kumpels sind, sag mal so. Okay, dann musst du aber auch den Mund aufmachen. Du musst ihm auch sagen, pass auf, Junge, ich habe höchstwahrscheinlich Krebs, Brustkrebs. So sieht's aus. Ich weiß es ja. Das ist ja das Problem. Aber du hast es ihm so klar noch nicht gesagt. Nein. Das musst du tun. Ich habe Angst davor. Warum? Warum? Du hast. Was gibt es da für eine Angst zu haben? Ja, weil du jetzt vor Weihnachten. Ich weiß nicht. Ich traue mir einfach nicht. Ich kann einfach. Katja, ich will dir mal sagen, du hast ja schon dir selbst so sehr geschadet, dass du nicht rechtzeitig zum Arzt gegangen bist. Ich weiß. So. Jetzt schade nicht noch deiner seelischen Situation, nämlich dass du mit niemandem darüber sprechen kannst, in der Hinsicht auch noch, dass du weiter schweigst. Sag es ihm, es ist dein Sohn. Ob Weihnachten vor der Tür steht oder ob es nicht vor der Tür steht, ist völlig wurscht. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, ich finde, dass du, wie ist es denn jetzt geplant, soll es denn medizinisch weitergehen? Wann musst du wieder hin? Ich soll nächstes Jahr. Ach, das gibt's doch in der Klinik. Und da werden die weiteren Untersuchungen dann von mir gemacht. Was sagt denn dein Gynäkologe dazu? Mein Gynäkologe sagt gar nichts, ist eine Frau. Ja gut, was sagt die Gynäkologin? Die sagt, ich habe ihm das schon vorher gesagt, aber ich habe ihr mehrmals immer schon gesagt, dass es bei mir nach außen, sie hat aber immer gesagt, das hat mit Körperpflege und weiß ich was zu tun. Und hat gesagt, das kann nicht sein. Okay, ich meine, was sagt die dazu, dass jetzt die Behandlung oder die Therapie nichts, so... Gar nichts, weil sie hat es abgeblockt, ja, ich muss dann halt ins Krankenhaus, ja. Ja, aber du kannst ja nicht ins Krankenhaus. Nee. Die nehmen dich ja nicht. Genau, so ist es. Geh zu einem anderen Arzt. Geh zu einem anderen Gynäkologen. Fordere deine Unterlagen ein von deiner Gynäkologin und geh so schnell wie möglich zu einem anderen Gynäkologen. Ich habe ja schon einen Anwalt eingeschaltet, weil mir das selber schon persönlich alles so komisch vorkam. Und mir wurde normalerweise hätte meine Frauenärztin ja sagen müssen, also gucken Sie mal, da ist doch so, ich habe ihr öfters drauf hingewiesen und öfters gesagt, da sind offene Stellen und da kommt was. Da hat sie mal gesagt, das ist normal. Okay. Da hat sie gesagt, das kann nicht normal das sein. Das ist sicherlich auch ein Fehler. Aber jetzt geht es mal nicht erstmal um die Vergangenheit, sondern es geht um jetzt, dass dir jetzt so schnell wie möglich geholfen wird. Und daher mein Appell an dich, einen anderen Arzt aufzusuchen, der das bewerkstelligt, dass du in eine Klinik kommst. im Januar, dann vergehen wieder kostbare Wochen, die vielleicht für dich lebenswichtig sind. Ja, stimmt. Dass man auch keine Computertomographie gemacht hat, ist mir ein Rätsel, wenn du seit 4 Wochen mit diesem Verdacht rumläufst. Und du das sogar sichtbar ist. Ja, ist sichtbar. Ja, ja. Ich habe da öfter und ich habe auch schon viele Namen. Sehr viele Namen. Also Katrin, ich sprich mit deinem Sohn. Wenn der Sohn dein Vertrauter ist in der Familie und mit deinem Mann eher alles kompliziert ist, dann sag ihm das. Er ist 19 Jahre alt und dann ist er dein Gesprächspartner. Hast du denn sonst vielleicht noch jemanden, der dir so bei dieser Ärzte, bei diesem Ärztemanagement, sage ich mal, ein bisschen helfen kann? Nein. Gibt es einen Hausarzt deines Vertrauens? Ich hatte mal einen, aber der ist jetzt nur in Rente und da ist gar nichts mehr. Den gibt's auch nicht. Nee. Das heißt, da musst du dich selbst auf die Suche machen und so schnell wie möglich einen Termin bei einem neuen Gynäkologen suchen. Ja, und mir wurde auch gesagt, ich sollte zum Psychologen gehen, wenn ich nicht mehr klarkomme. Aber wer hat das gesagt? Mein Arzt im Krankenhaus. Weil ich gesagt habe, ich komme so nicht damit eigentlich nicht klar, bin ich ehrlich. Ich bin wirklich fassungslos. Die behandeln dich nicht und sagen, gehen Sie mal zum Psychologen, wenn Sie damit nicht klarkommen. Ja, weil ich gesagt habe, ich verstehe das nicht. Und dann müssen Sie mit Ihrer Familie reden, wurde mir immer gesagt. Hm. Und habe gesagt, was soll ich mit meiner Familie? Die kann mir in dem Sinn auch nicht helfen. Ja, völlig klar. Völlig klar. Und, so, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden dich auch nochmal anrufen und überlegen im Hintergrund nochmal, wie wir dir vielleicht zusätzlich noch ein bisschen unter die Arme greifen können. Du redest mit deinem Sohn. Weihnachten hin oder Weihnachten her, du redest mit deinem Sohn morgen. Ja. So. Und morgen ist, was haben wir morgen für einen Tag? Morgen ist Mittwoch. Da setzt du dich ans Telefon und telefonierst die Gynäkologen in deiner Umgebung ab. Ja. Und bestehst auf einen ganz schnellen Termin. Mhm. Und lass ich dir danke die, dir. Und lass dir die Unterlagen von deiner Gynäkologin geben. Die muss sie dir geben. Ja. Ja? Ja, ich danke dir. So, liebe Katrin, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ganz herzlichen Dank und deine Sendung ist super. Dankeschön. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass sich doch wieder alles zum Guten wendet. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer. Falls ihr uns hier erreichen wollt, wir sind hier live bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Und die Nummer ist kostenfrei, natürlich 0800 220 50 50, freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne reden wollt. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Andreas. Und Andreas ist 44. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Morgen, Andreas. Ja, ich wollte schon immer mal mit dir reden. Ja. Und ich habe heute das Thema Kinderheim. Kinderheim? Ja. Warum ist das dein Thema? Weil es gibt viele Kinder, die im Kinderheim waren. Ich bin aus der ehemaligen DDR. Warst du auch im Kinderheim? Ja, 10 Jahre. Wie alt warst du da? Ich war 7 Jahre, wo ich reinkam. Ja. Von 7 bis 17 ungefähr? Ja. Warum bist du in ein Heim gekommen? Ja. Es war so, dass zwar also 1971 war noch im Kindergarten, hat mein Vater mich halt totgeschlagen, also grün und blau bin ich in den Kindergarten gekommen. Mhm. Und die Erzieherin sagt, wir müssen die Jugendhilfe einschalten. Mhm. Da haben sie mich aus der Familie genommen. Mhm. Ja. Der Vater hat dich grün und blau geschlagen? Ja. Als Kind, als kleines Kind? Ja. Oft? Ja. Und die Mutter auch? Nein, die Mutter hat mich beschützt. Die ging dazwischen, aber da hat sie auch was abgekriegt. Warst du das einzige Kind deiner Eltern? Ja. Meine Mutter hatte noch eine Totgeburt, aber den habe ich leider nicht kennengelernt, weil der vor mir war. Da bist du mit 7 Jahren... Auch das Kapitel, muss ich sagen. Ne? Ja. Ja. Da bist du mit 7 Jahren in ein Heim gekommen. Ja, nein, man nennt das bei uns, hieß das normal Kinderheim. Kinderheim, mhm. Ja. War das damals für dich, wenn du dich zurückerinnerst, eine Erleichterung oder war es schrecklich? Ja, es war zwiegespalten, sage ich mal. Ich war froh, dass ich keine Schläge mehr bekommen habe und dass ich da rauskam. Aber auf der anderen Art war es auch schlimm, weil ich ja nur Eltern hatte, die ich geliebt habe. Bist du auch in... Ich habe meinen Vater trotzdem auch geliebt, also irgendwie. Gab es denn dann, als du in dem Heim warst, Kontakt noch zu und mit deiner Mutter? Hat die dich besucht zum Beispiel? Ja, meine Mutter und mein Vater haben mich besucht. Also, ach, der Vater auch? Ja, das Wochenende, die waren verheiratet, also die haben mich immer besucht und es gab natürlich auch Ausgangssperre. Warst du denn bei denen dann auch nochmal zu Hause? Ja. An Wochenenden? Am Wochenenden oder wenn es erlaubt wurde von der Heimleitung, ja. Wenn es genehmigt war. Jetzt hast du gerade gesagt, du willst mit mir über Kinderheime sprechen. Ja. Was ist da so passiert in diesem Kinderheim? In diesem normalen Kinderheim war es dann so. Da gab es ein Ereignis, muss ich sagen, dass ich ein bisschen anprangere, sage ich mal. Weil es gab ja auch andere Vorfälle, aber unter anderem war das für mich das Schlimmste, wo wir Nachtruhe gestört hatten. Wir hatten eine Kissenschlacht gemacht zu unseren Kindern. Wir hatten so einen großen Schlafsaal. Da wurde ich rausgezerrt auf Geheiß der Erzieher. Da wurden die Jugendlichen, wir hatten dann noch eine jugendliche Abteilung, die waren dann ein bisschen älter, so 14, 15 Jahre. Die haben mich in den Keller gezerrt, die Treppe runter, in den Duschraum. Die Jugendlichen haben dich in den Keller gezerrt? Ja. Nur dich oder andere auch? Nein, nur mich. Nur dich? Ja. Haben mich eben rausgegriffen, so. Ja. Das hätte auch andere treffen können, sagen wir so. Wie viele waren das? Ja, das waren so 4, 5 Mann. 4, 5. Und die haben dich in den Keller des Kinderheims gezerrt, nachts. Ja. Und dann, was ist da passiert? Ja, da haben sie mich, im Keller war der Duschraum. Da haben sie mich in den Duschraum gezerrt und haben eiskalt das Wasser aufgedreht. Und haben mich schon mit dem Schlafanzug unter die Dusche gezerrt. Ja. Und dann? Da haben sie mich festgehalten, so 10 Minuten. Mir ist alles erfroren, auf Deutsch gesagt. Das war noch im Winter. Und dann haben sie von mir abgelassen. Dann haben sie die Dusche zugeriegelt und sind raus. Und du lagst dann allein in der kalten Dusche? Ja. Da habe ich, weil ich raus wollte da, habe ich einen Handfeger gefunden, der da rumlag. Und da waren so Duschseifenschalen aus Keramik, so in den Fliesen, sagen wir, eingelassen. Die habe ich da abgeschlagen und so gut am Fall gekriegt und dann haben sie mich rausgelassen. Moment, du hast abgeschlagen, diese Kacheln. Ja, die Seifenschalen. Warum? Also, warum hast du die abgeschlagen? Ja, weil ich wollte raus. Ach, um auf dich aufmerksam zu machen? Ja. Ach so. Und dann hat irgendein Betreuer dich gehört? Ja, die sind dann gekommen und hatten dann aufgemacht und haben mich rausgelassen. Und wie ging es dann weiter? Ja, dann konnte ich mich abtrocknen und dann konnte ich dann schlafen gehen. Ja, und ich bin dann auch mehrmals aus dem Kinderheim abgehauen, 2, 3 Mal so. Und daraufhin wurde das so, sag ich mal, festgelegt, dass ich dann in ein Spezialkinderheim sollte. Da bin ich auch hingekommen. Was heißt denn Spezialkinderheim? Ein Spezialkinderheim ist für schwer erziehbare dann. Ja. Also, weil ich mich immer gewehrt habe oder ich habe mir nichts sagen lassen. Ja. Und was ist dir da am schlimmsten widerfahren? Ja. Das Schlimmste, also, das war, in den Spezialkinderheim gab es eine Zelle. Wenn man zu viel aufgefallen ist, ist man in diese Zelle reingesperrt worden. Alleine? Für 2, 3 Tage. Es gab keinen Hocker, es gab keinen Tisch, es gab kein Bett, es gab gar nichts. Ach du lieber. Entweder haben sie mal trotzdem eingeschoben oder nicht, wenn sie wollten. Wenn du auf Toilette wolltest, musst du unten die Klingel drücken. Und ich war, wie alt war ich? Ich war 2 Jahre. Ich war von, jetzt muss man ein bisschen nachdenken, von bis 14, mit 12. 12? 12, 13, 14 Jahre, also. Und da wurdest du dann in diese, das ist ja wie im Gefängnis, in so eine Einzelzelle gesperrt. Hat dir diese Zelle... Gitter am Fenster. Ja. Und, wie groß war diese Zelle? Ja, also kleiner als eine Einraumwohnung, sagen wir so. Wie klein? Kleiner als eine Einraumwohnung. Ja, sicher. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Die Hälfte vielleicht davon. So. Ja. Ich konnte es jetzt in Quadratmetern tragen, also viel Platz hat man nicht gehabt. Gab alle es da... Fliesen so, ne? Ja. Gab es da was zu essen? Ja, gab schon was zu essen, ja. Rationiert aber auch. Das heißt, Essen war immer rationiert, also auch wenn man jetzt beim Essen war oder so, es waren immer kleine Butterwürfel und ein bisschen Marmelade, es gab nicht viel. Wie lange, wie oft musstest du in diese Zelle? Ja, das kam immer drauf an, wie man sich verhalten hat. Naja, wenn du so zurückdenkst, wie oft warst du da drin? So 2-3 Mal war ich drin. Ja. Ja, und es gab auch ein Vorkommnis, wo mein Freund drin war. Also wir hatten ja dann auch Freundschaften geschlossen zu unter. Es gab nur Jungs übrigens in diesem Heim. Mhm. Und mein bester Kumpel war da drin. Mhm. Da wurde zusammengeschlagen. Von wem? Vom Erzieher. Von Erzieher. Dass er geblutet hat und musste sein eigenes Blut mit dem Wischlappen und mit dem Eimer da wegwischen. Mhm. Und ich habe den immer durchs Zellenfenster, habe ich ihn immer so von draußen ein paar Brotscheiben reingeschmissen. Mhm. Hat er so Fußball gespielt mit dem Brotkrümel und so. Und das war eine traurige Sache. Wir sagen mal noch, das war nicht irgendwie in fernen Zeiten, das war Mitte der 70er Jahre in der ehemaligen DDR. Ja. Mhm. Und ich würde auch sagen, weil ich mich schon, sag ich mal, ein bisschen auch in der Bundesrepublik, also im Westdeutschland, gab es ja auch, sag ich mal, so Heime, wo jetzt, sag ich mal, Nonnen oder so da waren, sag ich mal, hier so, wo wie nennt man Nonne? Was eine Nonne ist, so erzieherisch. Mhm. Und da gab es ja auch Probleme, habe ich schon gehört, so, ja. Wo die so streng waren. Aber auf dich, auf jeden Fall für dich, war das eine sehr, sehr schlimme Zeit deines Lebens? Ja, es hat mich auch, sag ich mal, ein bisschen geprägt. Bis heute? Und das ist natürlich auch ein bisschen seelisch, was hinterlassen hat. Mhm. Denn so ein kleines Kind. Ja, furchtbar. Wenn man mit so viel Gewalt auf sowas losgeht, ist natürlich klar. Bist du denn dann, oder bist du auch von den Betreuern in diesem Kinderheim auch geschlagen worden? Ja, das gab jeden Tag dann. Ach, das gab es jeden Tag sogar. Ja. Das heißt, du bist zu Hause von deinem Vater geschlagen worden, deshalb kamst du ins Heim und im Heim bist du wieder geschlagen worden. Ja, nur. Nur? Ja. Hast du das deinen Eltern erzählt, wenn die dich besuchen kamen? Da hat die Jugendhilfe da Hand drauf gehabt, sag ich mal. Also du hast dich nicht getraut, das zu sagen? Ich hab's auch gesagt, aber... Aber die konnten nichts machen? Ja, konnten nichts machen, weil die Jugendhilfe eben die Hand drauf hatte. Verstehe. Gibt's auch Akten und so, ja. Mhm. Dann bist du mit 17 da rausgekommen. Ja. Was hast du dann gemacht? Ja, dann habe ich meine Lehre gemacht. Und hast alleine gelebt schon? Ja. Ja. Ich hab die Mutter unterstützt noch, erst bei der Mutter, und dann habe ich alleine gelebt. Und der Vater lebte nicht mehr? Der Vater ist bei Zeiten verschoben, sag ich mal. Mhm. Du warst ja 13 Jahre oder so verschoben. Würdest du sagen, du hast es gerade ja schon so angedeutet, dass du heute immer noch seelisch darunter leidest? Ja. Was man dir damals angetan hat. Ja, also... Dass man dich als Kind gebrochen hat, kann man vielleicht so sagen. Ja, das sind seelische Schmerzen, die ihn nicht mehr verlassen, sag ich mal. Sag mal, darüber spricht man nicht so gerne und es ist einem auch peinlich, aber man hört ja immer wieder so Geschichten. Gab es auch irgendwelche sexuellen Übergriffe in diesen Heimen? Ja, es gab sowas. Das war ein Jugendlicher. Der hat immer versucht, irgendwie was bei mir zu landen. Mhm. Und ich habe das aber immer so weit abgewehrt, dass da nichts zustande gekommen ist, mal so sagen. Mhm. Und von Seiten der Erzieher gab es das nicht? Ja, nee, von Seiten der Erzieher nicht, aber von Seiten der Erzieher war es zum Beispiel auch so, wie ich sagte, wo wir die Nachtruhe gestört hatten, gab es natürlich auch Zeiten, da mussten wir 3-4 Stunden in der Ecke stehen. Mhm. Oder man sagt so wie aus dem Faschismus, sage ich mal, so Fliegerstellung hatten wir da als Kinder, mussten wir da an der Wand stehen 2-3 Stunden und so. Schlimm, sehr schlimm. Ja. Sehr schlimm. Das prägt einen natürlich fürs Leben. Man war natürlich auch müde und alles, ne? Ja. Hast du heute auch Familie, Andreas? Ja, ich habe Familie, ich habe 4 Kinder. 4 Kinder. Mhm. Ja. Und da ist natürlich nie was passiert. Ne? Das glaube ich. Und ich habe da auch die Hand drauf, also bin natürlich jetzt geschieden, ich bin ein bisschen beziehungsfähig dadurch geworden, aber von den Kindern ist Kontakt. Und hast du dir jemals im Laufe der letzten Jahre psychologische Hilfe versucht zu holen? Ja, ich bin in Betreuung, sage ich mal, aber viel bringt das nicht so, also das kann man nicht wegzaubern. Ja. Das kann man nur, sage ich mal, medikamentös behandeln und viel ist da nicht zu machen, sag ich mal. Würde ich dich gerne noch im Hintergrund beraten lassen von meinen Leuten? Ja, okay, ich glaube, dass man da vielleicht doch auch außerhalb der Medikamente noch eine ganze Menge machen kann, um dir zu... Ich Gesprächstherapie, sowas irgendwie mal sehen. Ja, ja, genau, genau. Weil ich habe da auch, in dem Fall bin ich da ein bisschen alleine. So, ne? Ja, ja, genau, ja, ja. Wir werden mal versuchen, dir ein wenig zu helfen, Andreas. Ja, sehr schön, Damian. Dann bitte ich dich auch aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Ja, und dir wünsche ich alles Gute. Alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch alles Gute. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist ja wieder Themennacht und morgen haben wir ein Thema, das sehr nahe liegt im Moment, denn es steht vor der Tür, nämlich morgen heißt unser Thema Weihnachten. Und ich frage euch, welche Erinnerungen, möchte euch gerne fragen, welche Erinnerungen habt ihr an Weihnachten? Was war das schönste Weihnachten, das traurigste Weihnachten, vielleicht auch euer schrägstes Weihnachten? Hat vielleicht der ein oder andere sogar Weihnachten, das ist ja so eine bisweilen auch heikle Zeit, vielleicht auch schon mal etwas Übersinnliches erlebt oder meint, erlebt zu haben. Habt ihr Angst vor dem jetzt bevorstehenden Weihnachten, weil da vielleicht irgendetwas Besonderes ist? Und über welches Weihnachtsgeschenk habt ihr euch bisher in eurem Leben am meisten geärgert? Also, morgen geht es um Weihnachten. Ich möchte gerne rundherum um das Thema Weihnachten mit euch reden. Was war das schönste, traurigste und schrägste Weihnachten, was ihr in eurem Leben bislang erlebt habt? Und habt ihr Angst vor dem jetzt kommenden Weihnachten? Ihr könnt morgen, wie immer, ab 0 Uhr anrufen. Da sind unsere Leitungen geschaltet und natürlich auch gerne während der Sendung. Ich glaube, wir sind morgen im Fernsehen wieder ein paar Minuten später. Ich weiß es nicht so ganz genau. So, in der Regel weiß ich ja, oder so gut wie immer, weiß ich nichts, was hier auf mich, weiß nicht, was hier auf mich zukommt. Ich sehe immer den Namen und das Alter und dann aktiviere ich hier die Leitung und dann unterhalte ich mich. Jetzt ist eine Ausnahme. Wer jetzt kommt, das haben mir meine Kollegen vorher gesagt und ich freue mich sehr, sie begrüßen zu können, nämlich Käthe, 70 Jahre. Guten Morgen, Käthe. Hallo, Domian. Hallo, Domian. Ich freue mich, dass ich mit dir spreche. Ich freue mich auch, dass du da bist, denn du hast uns große und tolle Sachen zu erzählen. Ja, Domian, es war traumhaft. Ich wollte mich zuerst einmal bei dir und deinem zauberhaften Team bedanken. Sehr nett. Die waren alle so freundlich und so nett. Sehr nett. Du hast das vermittelt und also es geht ja um... Pass auf, ich fasse vielleicht mal kurz zusammen, was bisher geschehen ist. Richtig. Du hast bei unserer Sendung angerufen, mein größter Traum, mein größter Wunsch. Richtig. Und da hast du gesagt, du würdest so gerne in deinem Leben mal mit einem Weltmeister tanzen. Ja, ja. Und hast dann den Namen Michael Hull genannt, ja, den wir alle aus Let's Dance kennen. Da hat er in der Jury gesessen. Weltmeister in unterschiedlichen Formaten. Großer Mann, großer Tänzer. Ja. So, wir haben uns unterhalten und uns verabschiedet und das war's dann auch. Ja. Kurz darauf, einige Tage später, rief hier bei uns Michael Hull an. Richtig. Der hat nämlich von unserem Telefonat gehört, ja, und hat dann hier verkündet, dass er dich sehr gerne einladen möchte an einem Wochenende, nämlich dann jetzt dem vergangenen Wochenende, zu einer großen Veranstaltung, um mit dir zu tanzen. Richtig. Jetzt erzähl, was passiert ist am Sonntag. Ne, Sonntag war es. Also ich bin erstmal nach dieser Überraschung mit Michael Hull am Telefon, bin ich erstmal in Tränen ausgebrochen. Hast du denn unsere Sendung live gesehen, als er hier angerufen hat? Ja. Sehr gut, sehr gut. Habe ich gesehen. Da bist du vom Hocker gefallen. Also, das kann man wohl so sagen, ja. Also, auch meine Nichte hat angerufen. Ja. Käthchen, es sind ja nur 80 Millionen Zuschauer. 80 Millionen Deutsche. Aber als ich gehört habe, Tanz und Käthe, da habe ich gewusst, das bist nur du. Das kannst nur du sein. Weil, ja, weil in meiner Großfamilie war das seit Jahren bekannt. Ja. Ich habe Michael Hull immer schon bewundert, habe alle seine Tänze früher gesehen, seine Ausscheidungswettkämpfe, seine Siege, habe am Telefon, am Fernsehen geklebt. Also ein großer Fan, ne, kann man sagen. Ja, bist du. Ich habe immer gedacht, wenn überhaupt jemand da nur Michael Hull. Dann nur er. So, kann jetzt, also kein geringerer sein. Jetzt gab es eine Veranstaltung am Sonntag. Sonntag war das, ne? Am Samstag. Am Samstag, in Osnabrück. Dezember in Osnabrück. Was war das für eine Veranstaltung? Das war ein großes Tanzfest, ein Abschlussball mit vielen hundert festlich gekleideten Menschen. Also, wenn ich so schätzen darf, waren das an die 1000 Menschen. Und da? Und da hatte ich also die Telefonnummer von deiner freundlichen Frau Paulsen gekriegt. Genau, meine Redakteurin, ja, genau. Michael hat in Verbindung gesetzt. Ja. Er war sehr nett am Telefon. Ja, war er hier in der Sendung auch. Ja. Ja. Er hat also nur zart angedeutet, dass das also ein großer Ball ist, ein großes Orchester reinkommt. Ja. Es ist im Europasaal der Stadthalle. Wow. Osnabrück. Also ganz groß und festlich. Ein ganz großes Fest. Und dahin hat er dich eingeladen. Ja. Und ich war also die Tage davor draus. Meine Großfamilie beziehungsweise meine Schwester, wir haben mich angezogen, ja, wir haben du musst gemacht zum Friseur gehen und alles vorbereiten. Es musste ja alles vorbereitet. Natürlich. So. Und dann hat Michael mich also bestellt, ja, um 7 Uhr vor diese große Halle. Wie aufregend. Ich bin aufgenommen worden. Ich klopfte an die Tür, ja, weil ich eingelassen werden wollte. Ich mach die Tür auf und sage, ich bin hier bestellt. Da sagt das Fräulein, sind Sie Käthe? Ja. Also es war so vorbereitet, alles so schön gemacht. Dann bin ich hinter die Bühne gekommen. Mein Herr hat mich sehr lieb und freundlich begrüßt. Hat das ein bisschen Herzklopfen? Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinnige, ja, aber keine Angst. Ich war eigentlich ein bisschen wie auf Flügeln. Ich war so ganz richtig nicht da. Ich war immer so ein paar Zentimeter über dem Boden. Und? Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich hatte ein wahnsinniges Hochgefühl. Und wann habt ihr getanzt miteinander? Wir haben dann, er hat mit mir erst, ich habe ihm gesagt, ob er sich, ob er keine Angst hat, dass er sich einen Mehlsack anhat. Er soll doch mal lieber erst testen. Und dann sagt er, ja, wir können ja kurz mal. Er hat mich 3-mal gedreht. Ist doch gut, passt doch. Ist gut. Ah, ja. Und dann sind wir also hinter die Bühne gegangen. Ja. Und er war der Organisator dieses Riesenfestes. Ja. Er hat dann erst die ersten Feierlichkeiten eingeleitet. Ja. Die jungen Leute haben getanzt. Und dann wurde alles still. Die Tanzfläche war frei. Dann hat er sein Mikrofon genommen und hat meinen Wunsch angekündigt. Käthe, ich habe hier gerade ein Foto liegen. Ja, das hast du schon. Ja, das hat mir meine Redaktion vorhin gegeben. Ja. Da sehen wir dich schick bis totschick angezogen mit toller Frisur und Michael Hall, ja, wie ihr beide am Tanzen seid. Ja. Was für ein Tanz war das? War traumhaft, das war ein Wiener Walzer, genau. Toll. Wiener Walzer, den ich mir immer gewünscht habe. Und was für eine, war das Wiener Musik auch? Nein, das war eine Musik von Montserrat Caballé. Ah. Und wir haben dann getanzt, rechts herum, links herum. Und das war so schön. das war so traumhaft. Das, herrlich. Ich fühle das heute noch und das wirkt immer noch nach in mir. Und so körperlich kamst du mit, bist nicht aus der Puste gekommen oder so, hat alles gut geklappt? Es hat alles ganz wunderbar geklappt. Und zeig mir als wir zu Ende waren, hat das Publikum wie wild geklatscht und ich bin dann gefragt worden, wie es gewesen ist und ich habe auch gesagt, ich bin verzaubert. Es war ein Traum. Ich habe dann hinterher gesagt, Käthe, ich bin im Juli operiert worden, ich habe ein neues Knie gekriegt. Ach du je, das auch noch. Vorsichtshalber, das wäre nicht gesagt, weil ich Angst hatte, dass daraus dann nichts wird. Und mit dem neuen Knie ging es wunderbar. Es hat top geklappt. Sehr gut. Ich freue mich wie Bolle, ja, dass diese kleine Geschichte, ja, hier durch uns entstanden ist. Ja, ja, und ich werde, Domian, ich werde das an mein Lebensende nicht vergessen. Super. Domian, Michael Hall hat dann später noch mit seiner Schwester Betsy einen zauberhaften Tanz gemacht. Ja. Und es war grandios. Und ich werde euch nicht vergessen und dieses Wunderbare werde ich auch nicht vergessen. Das freut mich sehr. Und es hat mich gefreut, jetzt nochmal mit dir gesprochen zu haben. Und ich glaube, alle unsere Zuhörer und Zuschauer waren auch interessiert, was nun draus geworden ist. Und wir freuen uns alle mit dir, dass du dich so sehr freust und dass du eine tolle Erinnerung hast für dein ganzes Leben. Ja, ich wünsche euch noch allen, dem ganzen Team, fröhliche Weihnachten. Wünsche ich dir auch. Und für dein neues Lebensjahr. Du hast ja am 21. Ja, habe ich. Genau. Geburtstag. Ja. Wünsche ich dir alles Gute, gratulieren. Dankeschön. Dankeschön. Bist aber sehr gut informiert. Ja. Käthe. Wenn man jemanden gern hat, dann weiß man auch seinen Geburtstag. Das ist ja nett von dir. Also alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Danke, Domian. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So muss es sein. Eine glückliche ältere Dame, die mit Michael Hall getanzt hat. Ist auch super, oder? Das ist toll. So, Hannelore ist hier. Hannelore ist 68. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Hannelore. Und was geht's bei dir? Es geht mir um den Lokführer, der vor 2-3 Wochen bei dir angerufen hat und dem es zweimal passiert ist, dass er einen Selbstmörder überfahren hat und der beim letzten Mal so wüst beschimpft worden ist von dieser Meute als Mörder, was uns alle wirklich... Wer ist von wem? Achso, ja, genau. Die letzte, ne? Die Dame, die er überfahren hat. Genau, er ist von den Angehörigen. Er ist von einer Party da runtergelaufen und dann kam die Meute hinterher und hat ihn wüst beschimpft als Mörder. Genau, was natürlich völlig absurd ist und furchtbar. Also, völlig unmöglich. Ja, ja. Also, das hat mich dermaßen aufgeregt. Mhm. Und da wollte ich für diesen Lokführer und auch für alle anderen aus eigener Erfahrung was dazu beitragen. Was ist deine Erfahrung? Und zwar hat mein Schwiegersohn sich vor 2,5 Jahren das Leben genommen. Der ist vor einen Zug gesprungen. Mhm. Und lass mich kurz unterbrechen. Er ist vor einen Zug gesprungen. Ja. Wie hat man sich das vorzustellen? Der Zug kam und er ist auf die Gleise gesprungen? Der Zug kam und er hat sich davor geworfen. Ah ja. Mhm. Also er lag nicht auf der Schiene schon, nein, sondern... Nein. Er hat sich davor geworfen. Mhm. Und ich wurde von der Kripo benachrichtigt, in das Haus meiner Tochter zu kommen und... Etwas später kam einer meiner Söhne mit seiner Lebensgefährtin. Dann haben wir die Angehörigen meines Schwiegersohns benachrichtigt. Er hat noch 3 Schwestern. Die kamen alle ins Haus mit ihren Partnern. Und wir waren natürlich alle sehr betroffen und auch sehr wütend eigentlich auf meinen Schwiegersohn, weil er einen völlig Unbeteiligten damit reingerissen hat, eben diesen Lokführer. Ach, zu diesem Gefühl wart ihr da, in dem ersten Schock, ist man da schon fähig? Ja, ist man einfach fähig. Ah ja. Wir haben an diesen Lokführer gedacht, um Gottes Willen, der Mann hat das zu verarbeiten. Aber sonderbar, da ist der Schwiegersohn, der steht einem doch näher, dass man da nicht erstmal bestürzt und voller Trauer ist und vielleicht später, ein paar Wochen später, an den Lokführer denkt. Gar nicht, denn das war eine völlig intakte Familie. Der Schwiegersohn hatte jede Möglichkeit, sich an jeden zu wenden und... Weißt du denn, warum er das getan hat? Wisst ihr das? Ja, schon, aber es geht mir eigentlich da nicht so sehr darum. Da können wir vielleicht später drüber reden. Es geht jetzt um diesen Lokführer. Mhm. Und wir haben uns alle sofort Gedanken drüber gemacht, wie kann der das verarbeiten? Das ist vielleicht Vater, Sohn, Ehemann. Mhm. Und so ein schreckliches Erlebnis, da leidet ja auch seine Familie mit drunter. Ja, ne? Genau wie wir. Ja, alle. Klar. Ja, ja, klar. Alle leiden drunter. Ja, ja, ja. Das ist ganz klar. Und er hat einen kleinen Sohn von 8 Jahren damals hinterlassen. Der war 8 Jahre alt, mein Enkel. Mhm. Und der schlief ja noch. Der hat gar nichts davon mitbekommen. Und am nächsten Morgen wurde er dann geweckt. Und wir waren ja im Wohnzimmer. Und meine Tochter hat gedacht, er zieht sich an und geht zur Schule und so. Er kam ins Wohnzimmer und sah uns da sitzen und sagte völlig überrascht, oh, was ist denn hier los? Hat einer Geburtstag? Das war natürlich entsetzlich für uns, aber meine Tochter hat ihm das so liebevoll beigebracht und hat ihm auch gesagt, dass der Papa das mit Absicht gemacht hat, aber eben kindgemäß. Ne? Also, dass da wohl irgendwas in seinem Kopf passiert sein muss, was ihn dazu veranlasst hat. Und das hat sie ganz, ganz liebevoll gemacht. Ja. Und dann kam ihre beste Freundin am nächsten Morgen und hat den Kleinen dann gefragt, ob er vielleicht mit zu ihr kommen möchte, denn ihr Sohn ist auch sein bester Freund und oh, das wollte er so gerne und wir mussten ja auch noch ein bisschen schlafen, meine Tochter und ich. Ja. Und jetzt kommt der Hammer. Dann hole ich den Kleinen ab. Der hat nichts davon mitbekommen, dass wir über den Lokführer gesprochen haben. Also das war alles schon weg. Da sitzt der hinten bei mir im Auto und sagt plötzlich, Oma, was passiert eigentlich mit dem armen Lokführer, der Papa überfahren hat? Der kann doch gar nichts dafür, der kann den Zug doch gar nicht so schnell zum Stehen bringen. Ach, das ist ja erstaunlich. Ein achtjähriger Junge. Ein achtjähriges Kind. Der macht sich Gedanken um den Lokführer. Mh, mh. Und diese halb betrunkene Meute beschimpft ihn als Mörder. Also weißt du... Da kann man nur den Kopf schütteln. Ja, ja, das wollte ich dir einfach mitteilen, weil das vielleicht auch für diese Lokführer irgendwie... wertvoller ist, ne? Ich glaube sowieso, Hanlo, dass die Lokführer, denen so etwas passiert, dass die Lokführer von uns allen die Sympathie auf ihrer Seite haben und das Mitgefühl auch, ne? Und wenn so ein kleiner Achtjähriger schon begreift, dass man so nicht so schnell zum Stehen bringen kann. Erstaunlich. Wieso können die das denn nicht? Ja. Also, jetzt sag mir vielleicht doch noch netterweise, warum dein Schwiegersohn sich das Leben genommen hat. Er hatte sich in letzter Zeit sehr verändert. Und im Nachhinein, auch mit der Kinderpsychiaterin und so weiter, sind die eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass er doch depressiv gewesen ist. Mhm. Und meine Tochter hat das schon früher bemerkt und hat ihn auch immer darauf aufmerksam gemacht, was du hast, ist keine schlechte Laune. Mhm. Du brauchst unbedingt Hilfe. Ich doch nicht. Willst du mich als Irren abstempeln? Mein Gott. Somit hat er auch nie eine Hilfe in Anspruch genommen. Nein, hat er nicht. Nie. Er hatte seine Familie, er hatte seine Freunde, er hatte meine Tochter. Also, nein, er nicht. Also er brauchte keine Hilfe. Wie war denn dein Verhältnis früher, als er gelebt hat, zu deinem Schwiegersohn? Sehr gut. Sehr gut. Mhm. Ja, sehr gut. Mhm. Habt ihr denn von Seiten eurer Familie mal versucht, Kontakt aufzunehmen mit diesem Lokführer? Nein. Nein. Nein, leider nicht. Also ich muss sagen, im Nachhinein tut mir das sehr leid, dass ich nicht irgendjemanden im Bahnhof irgendjemanden angerufen habe und versucht habe, dass diesem Lokführer das mal übermittelt wird, ja, oder so. Und wenn man einen netten Brief schreibt, irgendetwas zumindest signalisiert, dass man ein Mitgefühl hat und eine Sensibilität. Also, jetzt dafür. Nach 2,5 Jahren? Ja, finde ich, kann man das auch noch machen. Finde ich ja. Ja, wenn du meinst. Ja, finde ich schon. Dann mache ich das. Das kannst, wenn du das dorthin schickst, wird man das weiterleiten. Das wird die Bahn im Nachhinein rauskriegen, wer da zu der Zeit Dienst hatte. Ja, sicherlich, hatte. Sicherlich. Das können die, denn ja. Denn ich weiß die Zeiten ganz genau und ja. Ja. Also das könnte ich vielleicht noch machen. Ja. Das wäre vielleicht eine Idee. Noch eine abschließende Frage an Lore. Bei all dem, bei der Kritik, ich muss es anders ausdrücken. Das war ja derselbe Fall wie bei dem Fußballer Enke. Und da sagten alle Leute, ja, er war so in seiner Depression gefangen, dass er sich vielleicht darüber gar keine Gedanken mehr machen konnte, was er da anrichtet. Würde dich dieses Argument etwas überzeugen? Ja, im Nachhinein vielleicht schon. Ich meine, man ist im ersten Moment, man ist betroffen, man ist wütend, man fasst es nicht. Er hatte ja auch noch Eltern. Mhm. Seine eigene Mutter hat zu mir gesagt, weil er so sehr eigentlich auch an seinen Sohn gehangen hat, da hat die zu mir gesagt, weißt du was, wir können ja eigentlich nur froh sein, dass er ihn jetzt noch mitgenommen hat. Du, das hat mich im Nachhinein nochmal sehr betroffen. Ja, stimmt. Er hat euch auch keinen Brief hinterlassen. Doch, er hat einen Brief hinterlassen. Was steht da drin? Eigentlich gar nichts. Dies ist ein Suizid und ich vermache meinen Körper der Anatomie und ich möchte keine Beisetzung und so weiter. Das geht natürlich nicht. Anatomie, das muss man im Voraus klären. Ja, Entschuldigung, Anatomie, da bleibt nicht mehr viel übrig für die Anatomie. Nee, so schlimm soll es eigentlich gar nicht gewesen sein, wie die Feuerwehr aus dem Ort sagt und so. Aber wir haben dann beschlossen, die ganze Familie, wir haben beschlossen, es kommt jetzt nicht mehr darauf an, was er will, sondern für seinen Sohn. Der möchte vielleicht mal seinen Papa besuchen. Na, da will ich dir sagen, das finde ich auch wirklich noch das Übermaß der Egomanie, dass er dann auch noch oder dass er da veranlasst hat, der Körper gehört ja einer Universitätsklinik. Ja. Denn somit hätte er euch ja auch einen Ort zum Trauern entzogen. Vor allen Dingen seinem Sohn. Und seinem Sohn, ja. Ne? Seinem ja. kleinen Sohn. Der das vielleicht jetzt nicht oder später, der braucht das vielleicht. Und das haben wir dann auch so gemacht. Einäscherung und dann ein kleines Grab und dann eine Ohrenbeisetzung für den Kleinen. Das musste einfach sein. Aber dennoch, möchte ich auch nochmal sagen, man hat vielleicht leicht urteilen, wenn man gesund ist. Wir wissen alle nicht, wie es in der Seele eines schwer depressiven Menschen zugeht. Ich denke, man urteilen sollte man überhaupt nicht. Auf die Fragen bekommt man keine Antworten mehr. Und man sollte das einfach so stehen lassen, akzeptieren, nicht verstehen. Das kann man nicht verstehen, aber man muss es einfach akzeptieren. Ja, ja. Das war seine Entscheidung. Ja, das war seine Entscheidung, genau. Ja. Und gut ist es. Liebe Hanno, danke für deinen Anruf und dir und deiner Familie alles Gute wünsche ich. Ja, danke schön, Domian. Auf Wiederhören. Wiederhören. Mit wem machen wir weiter? Mit Tina. Und Tina ist 32. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Tina. Um was geht's bei dir? Ja, so, ich habe ein kleines Gefühlschaos im Moment. Also mein Freund hat mich betrogen. Mhm. Ich war im April im Urlaub gewesen und kam nach Hause und hatte abends ein ganz komisches Gefühl im Magen. Und er hatte mich halt schon mal betrogen, ganz am Anfang unserer Beziehung. Wie lange läuft denn die Beziehung schon? 3,5 Jahre. Jetzt. 3,5 Jahre schon. Mhm. Wir haben auch eine kleine Tochter zusammen, die ist jetzt 18 Monate alt. Und 3 Wochen, nachdem wir zusammenkamen, hat er mich schon das erste Mal betrogen. Mhm. Und ich habe ihm das verziehen, weil für mich war es die absolut große Liebe oder überhaupt die große Liebe. Und naja, wie gesagt, im April jetzt dieses Jahr bin ich in Urlaub geflogen und kam nach Hause und hatte halt dieses komische Gefühl im Magen, dass ich halt sein Handy kontrollieren muss. Und da waren halt SMS drin. Normalerweise, wenn man eine Nummer speichert, tut man auch einen Namen dazu speichern. Und diese Nummer war halt einfach nur drinne gewesen, ohne Name. Und dann habe ich halt genauer geguckt. Und dann waren halt so SMS, war ein schöner Abend. Es war wunderschön mit dir. Und ja, ich hoffe, du bist gesund. Wir haben ja kein Gummi genommen. Und das waren halt für mich eindeutige SMS. Ich war erstmal ganz total schockiert, weil da ein Männername drunter stand. Achso, wir halten aber kurz noch fest, du hast geschnüffelt, ne? Das halten wir mal fest. Ja. Ne? Du hast geschnüffelt. Wie, da stand ein Männername drunter? Ja, ein Männername. Und da war ich halt total geschockt, hab erstmal Autoschlüssel genommen, bin im Schlafanzug weinend ins Auto, bin durch die Gegend gefahren, hab meine Mama angerufen, total aufgelöst. Und sie hat halt dann gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wo war er denn eigentlich in dem Moment? Er hat geschlafen. Mit im Schlafzimmer mit unserer Tochter, und meine Mama konnte dann halt natürlich nicht sein. Also ich bin in der Zeit zu meiner besten Freundin gefahren, und meine Mama hat ihn angerufen und hat ihm das gesagt, hat ihm das vorgeworfen, und er hat mich dann natürlich gesucht. Er hat dann jemanden gesucht, der auf die Kinder aufpasst, und ist dann los und dann hat ständig auf meinem Handy angerufen und hat es andauernd abgestritten und hat gesagt, er weiß gar nicht, von was ich rede, welche SMS, und ich meinte, Hat er denn dann irgendwas doch gestanden? Ja. Was hat er gestanden? Er hat halt gesagt, dass da nichts weiter war. Er hat sich nur französisch verwöhnen lassen und er hätte dann Ekel gehabt und von einem Mann. Er hat sich französisch verwöhnen lassen. Das heißt Oralverkehr. Genau. Also Oralverkehr gab es. Genau, und er sagt halt, ich hätte das Ganze ins Rollen gebracht, weil er ist halt, also er ist für seine 30 Jahre, sieht er sehr jung aus, also eher so wie 20, und hat halt so ein typisches Milchbubi-Gesicht, und ich bin halt auch älter als er, also 2 Jahre älter als er, und ich habe halt immer so auch Spaß zu ihm gesagt, weil er immer mit überschlagenen Beinen da sitzt, da habe ich immer gesagt, du siehst echt aus wie ein Schwuli, und das habe er so ironisch gemeint und nur aus Spaß, und er hat halt gesagt, ich hätte das Ganze ins Rollen gebracht, er hat sich dann auf so eine Internetseite angemeldet. Ach, das ist albern. Stopp mal erstmal. Das ist ja völlig albern, wenn er sagt, du hast das ins Rollen gebracht. Ja. Hallo, will er uns für doof verkaufen? Also, sowas bringt man nicht ins Rollen durch irgendwelche Sprüche, sondern das bringt man ins Rollen, indem man es selbst will. Wie ist der Stand der Dinge heute? Wir schlafen seit einem Jahr jetzt in getrennten Betten. Moment, aber das war doch erst im April. Ja, aber durch unsere Tochter halt bedingt, weil sie noch nicht durchschläft, also jetzt noch nicht, hat es halt angefangen, und war danach halt... Getrennte Betten heißt, habt ihr auch keinen Sex mehr? Nein, gar nicht, Moment nicht. Dadurch, dass er bis heute noch keinen AIDS-Test gemacht hat, möchte ich das im Moment nicht. Auf gar keinen Fall. Warum hat er noch keinen AIDS-Test gemacht? Ja, er sagt, die Arbeit, er kommt nicht dazu, er kommt nach Hause, muss sich dann um die Familien kümmern und so. Und für mich ist das halt... Das ist ja auch wieder albern. Da gehen wir mal eben schnell zum Arzt, irgendwann abends, die Praxen sind alle, oder viele, mal müssen wir nicht drüber reden, natürlich gibt es die Möglichkeit, mal eben zum Arzt zu gehen und sich Blut abzapfen zu lassen. Hat er immer noch Kontakt mit einem Mann oder zu einem Mann? Weiß ich nicht. Er sagt nein, ihm würde es anekeln und er hätte sich dabei schlimm gefühlt. Und ich glaube es ihm halt nicht. Und vor allen Dingen hat er für mich sehr viel kaputt gemacht in dieser Beziehung, weil er weiß, wie sehr ich misshandelt worden bin vorher von Männern und betrogen und belogen worden bin. Und er hat sehr viel kaputt gemacht. Ich meine, ich liebe ihn schon, aber... Aber wenn du so empört bist und dich auch so verletzt fühlst, warum bist du dann überhaupt mit dem noch zusammen? Ich weiß es nicht. Ich denke, im Moment hält uns wirklich nur noch unsere Tochter zusammen. Mhm. Ansonsten eigentlich nicht das Leben. Könnte mir vorstellen, dass die letzten Monate seit April nicht voller Spannungen waren und Distanz zwischen euch beiden. Ja, also es ist nur noch, wenn er heimkommt, wirklich nur noch das Nötigste wird gesprochen, und ich hatte auch zwischenzeitlich nicht eine Affäre, also ich hatte schon so ein kleines Techtelmechtel, aber ohne Sex, also eher so rumknutschen und so, das habe ich ihm auch gesagt, dass ich da jemanden kennengelernt habe und dass ich mich da wieder geboren gefühlt habe, also der Mann hat halt, war halt jemand von der ganz alten Schule, obwohl er 6 Jahre jünger war. Also geboren fühlst du dich bei deinem Freund überhaupt nicht? Nein. Null. Gar nicht. Geht ihr denn wenn ihr schon nicht miteinander schlaft, wenigstens körperlich ein wenig zärtlich miteinander um? Wir schreien uns noch an. Ihr schreit euch nur an. Wie alt ist euer Kind? 18 Monate und ich habe noch 3 andere Kinder mit in die Beziehung gebracht. Ach so. Und das ist dann auch noch ein Streitfaktor, weil ich sag halt immer, er behandelt sein Kind ganz anders da wie meine Kinder und er streitet. Wir haben halt ein ADHS-Kind und die ist halt etwas anders da wie die anderen Kinder. Sie benimmt sich halt auch anders da. Und wie alt sind denn die anderen Kinder? Mein ältester Sohn ist 12, dann kommt meine Tochter mit 10 und noch eine Tochter, das ADHS-Kind mit 8 Jahren und dann halt Josephine mit 18 Monaten. Das heißt, alle Kinder kriegen den Stress zwischen euch beiden permanent mit. Ja. Das ist so. Ja. Das ist kein Zustand, Tina, das ist kein Zustand. Da musst du was ändern, da müsst ihr was ändern. Also ja, entweder wir beide unterhalten uns jetzt. Überleg du, ob du überhaupt noch eine Chance siehst und willst, wenn du die siehst. Weißt du, Domian, das Problem ist einfach nur, ich bin halt ein Mensch, der nicht Nein sagen kann. Und wir haben halt einen Kredit zusammenlaufen. Wenn ich ihn jetzt vor die Tür setzen würde, hätte er keine Existenz mehr. Also er würde praktisch auf der Straße sitzen, weil er sich im Moment keine Wohnung leisten kann. Ich glaube, das ist das wirklich im Hinterkopf das Einzige, warum ich es hier lasse. Könnte man denn so eine Übereinkunft treffen? Ich weiß nicht, ob das bei euch funktioniert, dass ihr einfach entscheidet, ihr seid nicht mehr zusammen, aber ihr wohnt halt wie eine WG gemeinsam. Ginge das? Würde gar nicht gehen. Er hat gesagt, entweder er oder gar keiner. Er ist auf alles und jeden eifersüchtig, total. Wie lange läuft denn diese Kreditgeschichte da noch? Jetzt noch bis Ende 2010. Naja, lange Zeit noch. Ja. Aber es merkt halt auch psychisch, ja. Ich habe wirklich schon gefragt, ob ich wirklich mal zum Psychologen gehe. Ich habe mir jetzt ein Buch gekauft, das ich gelesen habe, wo ich mich selber drinne widerspiegel. Und ich weiß nicht, also wie gesagt, es ist psychisch, ist es schon ziemlich heftig. Also ich weiß nicht, ob ist es wirklich so dramatisch, dass er auf der Straße steht? Gibt es niemanden, der ihn da ein Jahr vielleicht einen Freund oder bei Familie, wo er wohnen könnte? Nee, gar nicht. Er kommt aus dem Osten, also 700 Kilometer von hier. Er hat keine Verwandtschaft, niemanden hier. Und also ich weiß halt nicht. Also das kann ich jetzt nicht richtig kapieren und ermessen mit dem Kredit, warum das so ist und warum er dann auf der Straße sitzt. Ich höre nur dich und höre deine Situation und ahne auch das Gefühlschaos, in dem du steckst. Ja. Das ist alles sehr ungesund, was du mir berichtet hast. Ja. Das ist für dich ungesund, das ist für deine Kinder ungesund. Im Grunde musst du da raus. Ja, muss ich ja. Es war schon so weit, dass ich mit dem Messer auf ihn losgegangen bin. Ja, und so weit darf es nicht kommen. Es darf auf keinen Fall weiter zu irgendwelchen Streitereien vor den Kindern kommen. Ich würde dir sehr gerne, ich finde, du musst, da muss eine Distanzierung, eine Trennung vollzogen werden. Ja. Das muss das Ziel sein. Ich würde dir aber auch raten, da das ja doch komplizierter zu sein scheint, dass du dir vielleicht auch Hilfe bei einem Psychologen für dich suchst. Nicht ein Buch kaufst, das ist immer, da weiß man nicht, ob das Richtige ist. Und da muss schon ein Fachmann muss daran. Ich würde gerne, dass meine Psychologin nochmal mit dir spricht, die dir da vielleicht ein paar hinweisende Sachen noch sagen kann. Okay. Ja? Verbleiben wir so, Tina, dass du auflegst und wir dich gleich nochmal anrufen. Okay, super. Und ich finde, du musst raus. Du musst da raus. Mhm. Klingt nicht gut. Nee, überhaupt nicht. Nee. Alles Liebe wünsche ich dir. Alles klar, danke. Tschüss, dir, Domian. Ciao. Schöne Nacht noch. Dankeschön, tschüss. Ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Weihnachten. Ich möchte mit euch gerne über Weihnachten reden. Das große Thema Weihnachten. Welche Erinnerungen habt ihr an euer schönstes Weihnachten, an euer traurigstes Weihnachten? Vielleicht auch an euer schrägstes und skurrilstes Weihnachten. Oder habt ihr vielleicht auch Angst vor dem jetzt bevorstehenden Weihnachten? Und was war so Schmankerl am Rande, vielleicht das Weihnachtsgeschenk, über das ihr euch am meisten geärgert habt? Also das Thema morgen heißt Weihnachten, ab 0 Uhr anrufen. Natürlich auch gerne während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Hier ist Jeanette und Jeanette ist 25. Guten Morgen. Hallo, Domian. Jeanette, hallo. Um was geht's hallo. Bei dir? Ich darf gerne über meine Mutter sprechen. Bitte? Über meine Mutter darf ich gerne reden. Ja? Ja. Und zwar hat die mich psychisch wie körperlich misshandelt. Ja? Was hat die gemacht? Also es ist losgegangen mit mit 4 Jahren. Da habe ich ein paar Schuhe verloren. Und wir wollten mal zum Eis essen gehen. Und dann hat's mich, dann haben wir die nicht gefunden und dann hat's mich verprügelt mit einem Gürtel. Gürtel? Mhm, mit einem. Und das war das erste Mal, an was ich mich erinnern kann. Woran und du dich so erinnern kannst? Da warst du 4. Mich erinnern kann, da war ich 4. Ja. Und dann ist halt weitergegangen, dass mich immer wieder mal gewürgt hat, bis ich halt ohnmächtig war. Die hat das kleine Mädchen gewürgt, bis du ohnmächtig warst? Mhm. Ja. Warst du das einzige Kind? Na, wir sind mal 4 insgesamt. Hat die das mit den anderen Kindern auch gemacht oder nur mit dir? Zum Großteil mit mir, aber auch mit meinen Geschwistern. Hat der Vater das auch mitbekommen? Mein Vater war Alkoholiker und ja. Wir haben damals in München gewohnt. Hm. Und sind wir dann aber abgehauen von ihm und sind wir nach Niederbayern. Achso, dann wart ihr mit der Mutter alleine? Genau. Ja. Na, da waren wir nicht alleine. Wir sind dann gleich zu unserem nächsten Stiefvater, mein Adoptivvater. Hm. Und der war aber auch Alkoholiker. Was hat deine Mutter noch Schlimmes mit dir gemacht? Ja, einmal habe ich 30 Pfennig geklaut und bin dann zu meiner Mutter und wollte ihr die 30 Pfennig schenken. Und, wo hattest du die geklaut, die 30 Pfennig? Bei einer Nachbarin. Achso, und du wolltest deiner Mutter die 30 Pfennig schenken? Ja, weil ich eben gewusst habe, sie hat nicht viel Geld. Achso. Genau. Da warst du nur ein kleines Kind. Da war ich 7 Jahre alt. Und dann hat sie mich mit ihrer Gürtel hat sie mich gefesselt am Hals bis an die Hände, hat Feuerzeug heiß gemacht und hat mir es an die Hand gedruckt und wollte mir halt so erklären, dass man nicht schauen darf. Die hat das Feuerzeug an die Hand gehalten und wollte dir so erklären, dass man nicht schauen darf. Ja, genau. Hat sie dich verbrannt? Kam es Brandwunden? Gab es Brandwunden? Ja, das gab es Brandwunden, ja. Hast du in der Zeit irgendwie für dich so gedacht, ich wäre lieber im Heim als bei meiner Mutter? Ja, auf alle Fälle. Ich bin mit 14 zum Jugendamt gefahren mit dem Bus und bin dann weinend, also davor hat meine Mutter mich wieder geschlagen und dann bin ich weinend zum Jugendamt gegangen und habe gesagt, sie müssen mich da aussiehen und da habe ich ihnen das erzählt und dann ist ein Jugendmitarbeiter zu mir heim und meine Mutter hat mich dann hingestellt, ob ich lügen darf. Also du bist nicht ins Heim gekommen dann? Nein, ich bin nicht ins Heim. Du musst bei deiner Mutter bleiben? Ich musste dort bleiben, ja. Bis zum bitteren Ende? Bis zum bitteren Ende, ja. Wann hast du das Haus verlassen? Ich habe das Haus verlassen mit 16. Mit 16. Schlimme Erinnerung an die Mutter. Genau. Hast du heute noch Kontakt zu deiner Mutter? Du bist heute 25? Ja, ich habe Kontakt mit meiner Mutter. Ich habe eine Zeit lang nicht mehr gehabt. Ich meine, 4 Jahre oder so habe ich den Kontakt nicht mehr gehabt. Mittlerweile Dinge, sie hat Schläge gekriegt von ihrer Mutter. Sie war einfach psychisch krank. Also du hast jetzt Erklärungen dafür, warum sie so war. Ja, natürlich. Verzeihst du ihr das? Kannst du denn ihr das verzeihen, was sie dir angetan hat? Verzeihen nicht, aber es ist Vergangenheit. Mhm. Also, was vergangen ist. Hat sie sich denn zumindest jetzt im Nachhinein bei dir mal entschuldigt? Ja. Das ist ja schon mal viel wert, dass sie... Ja. Mhm. Sie ist ziemlich geworden da und... Ja. Man kann es nicht verstehen, ja. Aber man kann es so lassen. Verstehe, ja. Janet, meine Sendung ist gleich rum. Ich freue mich, dass wir noch haben reden können. Okay. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute von Herzen. Okay. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass du mich verstanden hast. Ja, ich habe dich gut verstanden. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. In der Technik.